es ist nix mehr, ja es ist nix mehr wie es mal war. Nun sitze ich hier mal wieder Tag für Tag und frage mich, ist es wieder wirklich wahr? Unsere Beziehung sollte schlagartig einfach mal wieder so ins Tiefe gehen. Wie lange bleibt sie noch bestehen? Jede einzelne Frage, die ich mich hier frage, soll mich wieder mal wieder quälen. Ja, du bist mir wieder fremd gegangen, doch ich habe es dir wieder verziehen. Doch unsere einzige Beziehung soll irgendwie nicht standhaft bleiben, weil ich dachte, du würdest dich wieder fangen. Bin ich nur wieder mit dir jeden Weg zu zweit gegangen, aber alles sollte schlagartig nachlassen. Soll ich jetzt hier lieben oder auch hassen? Bitte antworte mir meine Fragen. Hält das hier nur noch ein paar Wochen oder sogar noch ein paar Jahre? Können wir noch zusammen wieder alt werden? Unsere gemeinsamen Kinder können später alles wieder mal erben. Ja Baby, ich frage mich, warum hast du dich so dermaßen geändert? Hat dieser Typ dich so verändert? Wo ist die Frau, die ich einst mal liebte, der so übertrieben liebte, wieder hin? Ja Baby, wir laufen wieder wie blind, wieder nebeneinander wieder her. Es ist der Alltag, der jetzt wieder einkehrt, es fällt mir alles so verdammt schwer. Schampf hat in den Situationen, ja in den jetzigen Situationen zu bleiben. Mein Herz ist wieder am Leiden, ja und Baby, dein ach so starker Mann. Jede Nacht ist er wieder am Weinen, wann kommt der neue Anfang? Ich will es doch nur wieder mit dir. Ja, mir ist es scheißegal, ob ich dann sie verbrenne im Feuer meiner Hand. Denn ich stehe immer hinter dir. Hauptsache, du bist immer noch bei mir. Ist das meine nicht wahre Liebe? Aber ich frage mich, ob ich dir reiche. Oder ist es für uns einfach mal besser, wenn ich alles jetzt wieder hinschmeiße und einfach von deiner Seite wieder weiche?